wünsche frohe Weihnachten, Ursula. In der kalten Winterluft, da leuchten die Lichter. Ursula, mein Herz singt, du bist die Fröhlichkeit. Frostige Nächte und der Schnee, er glitzert. Für dich, mein Freund, gibt's Herzen voller Einigkeit. Frohe Weihnachten, Ursula. Jesus sagt, Gemeinschaft und Wärme, wir lassen unseren Sorgen. Ursula, die Hoffnung blüht im Land, der Weihnachtstag. Frohe Weihnachten, Ursula. Frohe Weihnachten, Ursula. Das Fest beginnt mit Liebe und Lachen, die Freude weht im Wind. Bleib gesund, du bist in dunkler Nacht, ein gutes Herz, das Freude in die Welt entfacht. Wenn die Sterne funkeln und der Mond uns umarmt, wünsch ich dir das Beste, du bist golden und charmant. Mit jedem warmen Wort, das wir anstoßen hier, feiern wir die Liebe und die Freundschaft. Sie ist dir. Frohe Weihnachten, Ursula. Frohe